Warum fügen wir bei täglich, nächste Frage 307, wir fügen bei täglich, weil wir das erbitten sollen, was wir zum Leben brauchen und nicht den Überfluss an Speise und Erdengütern. Weil es nicht ausschließt, dass man auch für die Zukunft was auf die Seite legen kann oder Vorräte anlegen kann, was notwendig ist. Ich meine, wir sind ja nie anders gegangen, in unseren Ländern zum Beispiel, in kälteren Ländern. Gewusst, dass irgendwann nichts da ist, im Herbst, im Winter, im Frühjahr. Ich wollte da mal vorausschauen, aber es ist ja keine Sünde hier gegen das, was wir hier erbitten sollen. Aber wir bitten nicht um Überfluss, sondern dass wir eben das Notwendige immer haben. Schön tröpfchenweise, wie man so schön sagt. Was bedeutet außerdem das Wort täglich?